So, dann treten Sie mal alle näher. Seien Sie nicht so schüchtern. Ich habe in meinem Viertel, ich sage jetzt mal meinem Viertel, richtige Lieblingsorte. Und mein Lieblingsort ist wieder hier. Hier bin ich oft schon um 7 Uhr morgens. Wenn die Sonne draußen ist, dann entwickelt sich hier Lichtkonzepte, die man so als Normalsterblicher überhaupt nicht sieht. Diese Kirche ist irgendwie völlig anders gebaut, wie man das von einer älteren katholischen Kirche erwartet. Sie ist eher modernistisch gemacht, obwohl sie 1927 erst gebaut wurde. Die Kirche hat eine hervorragende Akustik. Die Kirche hat eine Orgel, die einzige Holzorgel in Nordrhein-Westfalen dieser Bauart. Und diese Kirche ist auch im Zweiten Weltkrieg sehr stark angegriffen worden, ist dann wieder aufgebaut worden. Und diese Kirche ist im letzten Jahr mit immensen Kosten komplett durchrestauriert worden. Und ich beschäftige mich natürlich auch mit der Zeit des Nationalsozialismus und anderen Bedingungen, auch wo Kunst versteckt wurde, wo Kunst auf einmal verschwand, wo Kunst wiederentdeckt wurde. Das Beispiel hat jetzt nichts mit dieser Kirche zu tun, aber gerade so, ich war vor 2 Wochen in einem niederländischen Dom und die haben mir dann erzählt, ja, wir haben die Kunstwerke von den Nazis geschützt, indem wir sie zugemauert haben. Die Nazis haben sie nicht gefunden. Hier ist ja sowas Ähnliches sozusagen, aber nicht mit politischem Hintergrund, sondern sowas Ähnliches passiert. Auf einmal war dieses Fenster da weg. Und das haben die bei den Restaurierungsarbeiten wiedergefunden und wiederhergestellt. Und so ein schönes Fenster, ich weiß auch, wer es gemacht hat, ich habe den kennengelernt, habe mich besucht und habe gesagt, ich möchte gerne noch, der kommt von einem Bundesinstitut für Glaskunst. Ein Professor, ich glaube, aus dem Sauerland oder wo der war. Und der ist an all den Fenstern hier beteiligt gewesen, also da reingekommen. Und ich muss sagen, sobald hier Licht draufsteht, haben Sie farbliche Impressionen, die Sie so in der ganzen Innenstadt erleben dürfen können. Und dieses Fenster ist, wie gesagt, wieder freigegeben worden, das haben Sie hier nach außen gesehen. Das wird illuminiert, der ganze Turm wird illuminiert. Die Orgel ist restauriert worden, die Orgel hat einen faszinierenden Klang. So, und ich denke mir oder ich wünsche mir, das haben wir auch schon mit der Klinikleitung diskutiert und mit dem zuständigen Pfarrer Mönckebüscher, dass hier ab und zu auch Konzerte wieder drin stattfinden, häufiger, dass hier auch Literaturlesungen stattfinden und ähnliches mehr, weil so ein Gebäude der Ruhe, der Nachdenklichkeit, aber auch der Fantasie, da ist es eigentlich zu schade, dass es nur von Gänsefüßchen fast nicht genutzt wird. So. Wir werden auch irgendwann die Chance bekommen, das dauert aber noch was, das hat was mit den Umbauarbeiten im St. Marienhospital zu tun. Wir werden auch irgendwann die Chance bekommen, auf die Empore zu gehen oder gehen zu dürfen, weil dort ist auch nochmal sozusagen sind völlig neue Perspektiven, völlig neue Formen zu entdecken. Der Kreuzgang, der oben war, der ist, glaube ich, unten angebracht worden, ne? Oder? Viele Gemälde sind da. Nur wir können jetzt leider nicht da hoch, aus Sicherheitsgründen. Aber wenn wir unser Krankenhaus renoviert haben, wir fangen auch hier an diesem Teil an, dann wird das auch sicherlich der Öffentlichkeit dann vorgestellt werden. So, und dann habe ich noch einen Rätselabschluss gefunden, nämlich ein Foto der Superskale, weil diese Kirche hat einen Vorläufer. Und da existiert auch ein Foto. Ich habe auch Fotos mit, wie Nassauer Straße hier ausgesehen hat. Und ich gehe einfach mit ihm los und habe keinen Plan. So, ich halte das mal hoch. Das kann man nicht gut erkennen, kann man so sehen, dass da eine Kirche drauf ist. Und diese Kirche ist in der Nähe von Bosporus fotografiert worden um 1900. Und wir beide haben jetzt die große Aufgabe, das mal so weit zu rekonstruieren, dass wir irgendwann mit dem Stinkern sagen können, da hat sie gestanden. Und dann ist sie gebaut worden. Aus dem und dem Grund ist sie nicht mehr da. Seit 1927 die hier. Die Kirche, wir waren auch schon unter den Glocken direkt. Die sind zwar vom Klang her, sag ich mal, nicht so sonderlich voluminös, aber diese Glocke hat dort, diese Glocken haben dort auch, glaube ich, eine längere Geschichte wie diese Kirche hier. Wir haben sogar hier den ältesten Aufzug des Landes Nordrhein-Westfalen. Da können wir noch nicht hin. Wir müssen nämlich über den Schreibtisch eines Arztes klettern. Wir haben hier ja auch noch die alte Nonnenstation drin, die schon lange Zeit keine Nonnenstation mehr ist. Wir haben hier auch noch einen alten Bäckereiofen und einen alten Bäckereikamin und viele weitere unentdeckte Schätze, die wir wahrscheinlich auch nie entdecken werden mehr. Aber es ist ganz viel hier noch an Geschichte. Wenn Sie ein Krankenhaus fahren, das über 150 Jahre alt ist, dann können Sie sich nicht nur ausrechnen, wie viele Menschenschicksale da durchgegangen sind, sondern können Sie auch ausrechnen, der ganze Modernisierungsprozess, der ja mit der Industrialisierung einsetzt, und dann können Sie auch ausrechnen, was das an bauliche, ne, und was da manches mal vergessen wird. Als ich mit Herrn Bär meine erste Runde da umdrehte, ne, dann zog er da an so einem Holzgitter und wollte mir eine alte Heizung dahinter zeigen. Da waren aber in Wirklichkeit Noten hinter, die auch schon bald 100 Jahre alt waren. Die sind einfach irgendwann vergessen worden. So, und das ist prädestiniert, sozusagen genauer nochmal zu gucken. Und das ist ja unser Job. So, gibt es jetzt, weil wir müssen, ja, wir sind drüber, gibt es jetzt aus Ihrer Sicht an der Stelle noch Fragen, Meinungen?